Missionsupdate, 18. März 2015. Seit Professor John Does Flucht aus Genf liegt eine gespenstische Ruhe auf dem CERN. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein. Von den jüngsten Ereignissen verunsichert halten die Mitarbeiter den Atem an. In ängstlicher Erwartung weiterer Hiobsbotschaften. Viele können nicht glauben, dass sich ein hochgeschätzter Kollege der Spionage und des Mordes schuldig gemacht haben soll. Obwohl ich John Doe über der Leiche habe stehen sehen, hege auch ich tiefe Zweifel an den Vorwürfen. Es passt schlicht nicht zu seinem Persönlichkeitsprofil. Mir ist durchaus bewusst, dass ich mich irren kann. Aber es kommt nur äußerst selten vor, dass eine prinzipientreue Person derart von ihren Überzeugungen abweicht. Des Weiteren fiel mir auf, dass Direktor Quecksilber in den letzten Monaten noch verschlossener geworden ist. Ich konnte bei meinen Ermittlungen keine Beweise dafür finden. Aber meine Intuition sagt mir, dass er sich im Zentrum des Sturmes befindet, der um das CERN wütet. Ich bleibe an der Sache dran. Agent Kobalt, Ende der Kommunikation. Ja? Sehr gut. Ich zähle in dieser Sache auf Sie. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Niemand hätte ahnen können, dass es sich so entwickeln würde. Ach, ich hätte gleich die Polizei einschalten sollen. Ja, aber ich kann es nun auch nicht mehr ändern. Wir müssen das Beste aus der verfahrenen Situation machen. Sie sind jetzt schon seit fast 3 Monaten dort. Und was ich sagen will, ist, dass Sie mein vollstes Vertrauen haben. Sie schaffen das. Ja, ich weiß, es mag zunächst wie Hohn klingen, aber gehen Sie kein unnötiges Risiko ein. Du? Ich hätte nie gedacht, dass ausgerechnet du... Ich glaube, wir haben uns hier auf ein Spiel eingelassen, dessen Einsatz wir nicht abschätzen können. Ich wusste, dass es mit Gefahren verbunden sein könnte. Ja, Sie haben recht. Ich werde aufpassen, dass... Hallo? Muss in ein Funkloch geraten sein. Guten Morgen, Professor Doe. Oh, Morgen, Mr. Smith. Lange nicht gesehen. Was verschlägt Sie denn in mein bescheidenes Labor? Na. Bescheiden ist gut. Quantum hat Sie mit dem besten der Zeit verfügbaren Equipment ausgestattet. Und dazu noch mit Assistenten, die Sie bei Ihren Forschungen unterstützen. Apropos, wo sind denn alle? Ich hatte nicht erwartet, Sie alleine anzutreffen. Ich habe meine Schergen ins Labor C9 geschickt. Sie führen dort ein paar Tests für mich durch. Wenn ich mich recht entsinne, ist C9 doch identisch zu Ihrem Labor ausgestattet. Wozu also? Ja... Ich musste Kowalski und Bergström loswerden, bevor ich noch aus den Ohren blute. Die werden noch auf ihre eigenen Beerdigung reden halten. Ja, manchmal braucht man einfach etwas Zeit allein, nicht wahr? Nun, kann ich etwas für Sie tun? Nur ein Höflichkeitsbesuch. Ich wollte sehen, ob alles in Ordnung ist und wie Sie vorankommen. Es gibt wirklich kein Problem? Nein, unsere Geldgeber sind mit ihrer bisherigen Arbeit sehr zufrieden. Gibt es denn etwas Neues? Also, bis vor 3 Wochen dauerte die Auswertung der Daten an, die ich vom CERN mitgebracht habe. Darauf aufbauend habe ich die Testreihen erstellt, die uns hoffentlich weitere Erkenntnisse bringen. Ich höre da ein Aber, oder nicht? Nun, es wäre einfacher, Ergebnisse zu liefern, wenn ich wüsste, wonach wir genau suchen. Ich denke, dass Sie im Grunde die Antwort schon kennen. Geben Sie mir doch bitte einen Überblick. Uns steht eine ungeheure Fülle an Daten zur Verfügung. Magnetresonanzmessungen, Neutrino-Werte, schnell zerfallende Energie, Selbstinduktionskurven. Die Messwerte lassen den Schluss zu, dass bei den Tests im Kollidierer Tachyonen freigesetzt werden. Tut mir leid, aber ich habe bestenfalls ein Laienfachvokabular in Physik vorzuweisen. Tachyonen sind superluminare Teilchen, die sich schneller als das Licht bewegen. Hinzu kommt eine hohe Anzahl von Photonen, die die Ursache der Selbstinduktion sein könnten. Wenn man den Prozess der Induktion in Gang halten könnte, ja, dann hätte man theoretisch eine nahezu unerschöpfliche Energiequelle. Bingo! Ich wusste, dass Sie von alleine darauf kommen würden. Also forschen wir lediglich nach einer neuen Energieform? Lediglich? Professor Dow, mit dieser Energiequelle könnte man angesichts verknappender Ressourcen das Machtgefüge auf der Erde nach Belieben verändern. Und Quantum wird der Besitzer dieser Quelle sein. Dulga, bist du hier? Natürlich. Ich wollte doch auf keinen Fall verpassen, wie du dich wieder über deine Ankunft beschwerst. Jetzt tu mal nicht so. Ich jammere doch nie. Sicher, sicher. Dieses Mal jedenfalls nicht. Das Netz hier hat mich aufgefangen. So könnte das immer laufen. Hast du das hier aufgestellt? Nein, du hast einfach nur Glück gehabt. Oder man erwartet uns. Wie kommst du denn darauf? Naja, überleg mal. Jemand spannt hier ein Netz auf, in das ich zufällig reinfliege. Und dann ist ein einzelner Scheinwerfer auf das Netz gerichtet, während der Rest vom Raum zappenduster ist. Auf mich wirkt das hier fast wie eine Bühnenbeleuchtung. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Hallo? Ist da jemand? Oh, wundervoll! Wie bitte? Ein wohlbeleibter, in bunte Tücher gewandeter Mann stand vor uns. Den massigen Leib hielt er sich mit beiden Händen, während er schallend lachte. Ein metallener Kragen war um seinen Hals gelegt. Aus einem Lautsprecher in dem Kragen ertönte seine blecherne Stimme. Dulga und ich suchten instinktiv nach der versteckten Kamera. Ja, es geschah exakt wie beschrieben. Wie aus einem Drehbuch. Und Sie sind? Oh, meine Manieren. Ich bin Magistrat Phil Inderbrackets. Ich leite die australische Arkologie und wollte Sie unbedingt als Erster begrüßen. Australische Arkologie? Mein Vorgänger hat mich schon vorgewarnt, dass Sie sich nicht mehr erinnern würden. Er meinte, dass Sie uns heute zum ersten Mal besuchen würden. Nun, ich fuchse mich noch in diese verquere Zeitreiselogik hinein, aber manchmal komme ich noch schrecklich durcheinander. Ihr jungen Leute habt es da ja viel einfacher. Bilde dir nichts darauf ein, alter Mann. Du hast bald 100 Jahre Übung darin. Das nächste Mal, wenn du vor Legionären flüchten musst, weil du den Diebstahl eines Kreuzigungskreuzes für eine einfache Gelegenheit hältst, an Feuerholz zu kommen, werde ich mich zurücklehnen und die Show genießen. Dann wird sich zeigen, wer hier alt aussieht. Spartacus jedenfalls hat sich nicht beschwert. Es ist großartig, sie endlich live zu erleben. Mr. McKenzie, Mr. Taranto, folgen Sie mir doch bitte. Sie haben einen fantastischen Zeitpunkt gewählt, um uns zu besuchen. Das Terraforming wurde endlich abgeschlossen und es werden letzte Vorbereitungen für die feierliche Eröffnung vorgenommen. Terraforming? Interessant. Auf welchem Planeten befinden wir uns denn? Auf der Erde natürlich. Es wird Sie freuen zu hören, dass sich auch das gemeinsame Zeitreiseprojekt mit den Revisoren sehr erfolgreich entwickelt hat. Ich weiß nichts von solch einem Projekt. Na, das Sie fast vor 54 Jahren initiiert haben. Darum ist die Feier heute auch zu Ihren Ehren. Ach, ich schusse wieder diese Zeitreiselogik. Das werden Sie ja erst in Ihrer Zukunft tun. Dulga, sag mal, verstehst du auch nur ein Wort von dem, was der Mann sagt? Das Gleiche wollte ich dich gerade auch fragen. Oh, keine Sorge, ich habe jemanden, der Ihnen alles erklären wird. Wo ist sie denn bloß? Ah, ja, da, ja. René, hier drüben. Guten Tag, Magistrat. Das hier ist René. Sie ist einer unserer vielversprechendsten Rekruten. Hallo, ich bin Sean und das hier... Sie müssen sich nicht vorstellen, Mr. McKenzie. Hier kennt jeder Ihren Namen. Langsam beginnt es mir unangenehm zu werden. René wird Sie durch die Archäologie führen und Ihnen alles zeigen. Ich muss nun leider fort, um mich um den Empfang kümmern. René, sag Ihnen nichts über Ihre Zukunft. Sie haben von mir schon genug zu hören bekommen. Jawohl, Herr Magistrat. Gut, meine Herren, bis später. Okay, René, dann leg mal los. Wann und wo sind wir und warum braucht die Erde ein Terraforming? Nun, wir schreiben das Jahr 4530 und sie befinden sich in einer der letzten Schutzzonen, in die sich die Menschheit vor etwa 2000 Jahren flüchten konnte. Bitte nicht so schnell. Was ist denn passiert? Wir wissen nicht viel über die Zeit vor dem Exodus, aber wir konnten einige Ereignisse rekonstruieren. Im dritten Jahrtausend gab es eine immer größer werdende Kluft zwischen den reichen Industrienationen und den armen Dritte-Welt-Ländern. Dazu kamen Spannungen mit den islamisch geprägten Staaten, die durch Fundamentalisten auf beiden Seiten befeuert wurden. Infolge steigender Nachfrage nach Öl und anderen Rohstoffen durch die aufsteigenden Schwellenländer kam es zu Verknappungen und Versorgungsengpässen, die die Situation noch verschärften. Das alles kumulierte in mehreren Konflikten, die in toto als die Ressourcenkriege bekannt wurden. So viel zu Roddenberrys kleinem Traum von Utopia. Puff. Bitte, wer? Am besten ignorieren Sie ihn. Also, nach diesen Kriegen war der Planet nicht mehr bewohnbar? Nein. Nach dem letzten Krieg existierten keine Nationen mehr. Es gab nur noch einige Megakonzerne, die die Regierung an sich rissen. Der feuchte Traum der Neoliberalen. Was bin ich froh, das nicht selber erleben zu müssen. Nun unterbrich sie doch nicht ständig. Bitte, fahr fort. Also, unter der Herrschaft der Konzerne ging es den Menschen nicht besser. Einige wenige Länder blühten auf Kosten der teilweise versklavten Mehrheit auf, deren Heimat ausgebeutet wurde. Nach etwa 90 Jahren führten die sozialen Spannungen zu immer offenerem Widerstand. Lokale Aufstände wurden blutig niedergeschlagen. Lange konnten die Konzerne aber nicht für Frieden sorgen. Es kam zu entsetzlichen Kriegen zwischen Rebellen und Konzernarmeen. Die Umweltverschmutzungen aus dieser Epoche hatten die Atmosphäre gefährlich verändert. Sie ähnelte immer mehr der Venus. Rasantes Artensterben und Wüstenbildung setzte ein. Die Erde wurde zu einer Todesfalle. Als es schon fast zu spät war, bauten die Überlebenden die Archäologien, um wenigstens einen kleinen Teil der Menschen zu retten. Kleiner Teil? Von den ursprünglich fast 13 Milliarden haben es nur etwa 6,8 Millionen in die 42 weltweit verstreuten Archäologien geschafft. Beim großen Regulator. Es wurden nur die wichtigsten Bücher und Datenbanken gerettet. Dabei kam es zu einem Verlust fast allen Wissens über unsere Geschichte. Schon nach den ersten 100 Jahren war alles vor dem Exodus von Mythen und Legenden durchzogen. Das ist ja schrecklich. Es hatte auch Vorteile. Mit dem Wissen verschwanden auch die alten Ressentiments. Uns ergab sich so die Chance auf einen Neuanfang. Ja, ein Neuanfang in einer Blechbüchse. Der Magistrat hat von Terraforming gesprochen. Wir leben seit 2000 Jahren in den Arkologien. Es hat lange gedauert, sich mit den anderen Gemeinden zu koordinieren und die notwendige Technik zu entwickeln. Daher konnten wir erst vor etwa 800 Jahren mit dem Terraforming beginnen. Ich freue mich schon darauf, endlich frische Luft atmen zu können, die nicht aus einem Aufbereiter stammt. Dass wir wieder von der Zeit vor dem Exodus wissen, verdanken wir übrigens dem Renaissance-Programm, das sie ins Leben gerufen haben. Seitdem erkunden wir in kleinen Teams mit den Revisoren unsere eigene Vergangenheit und haben Tiere und Pflanzen mitgebracht und wieder angesiedelt. Als Ergänzung zu unseren Züchtungen. Renaissance-Programm also? Richtig. Das ist übrigens auch der Grund, warum zur Feier des Tages einige Revisoren anwesend sind. Tatsächlich? Hast du ein bekanntes Gesicht entdeckt? Oh nein. Nicht sie. Bitte nicht sie. Was hast du denn? Hat sie dich in der Schule zusammengeschlagen? Wir waren mal sowas wie verlobt. Ich bleibe an der Sache dran. Agent Kobalt, Ende der Kommunikation. Wenn ich doch bloß wüsste, wo ich mit den Ermittlungen ansetzen soll. Was war das? Auf dem Flur ist niemand zu sehen. Ich glaube, das kam aus diesem Büro. Hallo? Alles in Ordnung hier? Nichts. Was? Oh mein Gott! Der Direktor? Kopfschuss. Aber warum? Wer sollte ihm hier auflauern? Oder hat er vielleicht jemanden überrascht? Oh, unter dem Tisch liegt ein Handy. Ich kenne das Gerät. Gehört das nicht Professor Winter? Okay, Jade, konzentriere dich. Winter hat sein Handy bestimmt nicht einfach vergessen. Entweder hat er auf den Direktor geschossen und ist dann geflohen. Nee, unwahrscheinlich. Oder könnte das Quantums nächster Zug sein? Jemand tötet Quecksilber, Winter verliert vor Schreck sein Telefon und flüchtet vor dem Schützen. Und ich kann mir schon denken, wo er hin will. Nun komm schon und zieh dich nicht so. Nein, Sean, bitte nicht. Im Grunde war es nur auf dem Papier. Es hat für mich sehr peinlich geendet. Beziehungen enden immer irgendwie peinlich. Also los. Nein. Nun, wenn der Prophet nicht zum Berg gehen will, muss der Berg halt zum Propheten kommen. Was hast du vor? Dreimal darfst du raten. Hey, hier drüben. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Die junge Frau brauchte in dem Getümmel einen Augenblick, bis sie mein wildes Gefuchtel mit den Armen bemerkte. Dann fixierte sie uns zunächst und warf uns einen strengen Blick zu. Schließlich erkannte sie Dulga. Ich frage mich bis heute, wie die das trotz der Tarnverrichtungen überhaupt schaffen. Jedenfalls erhellte sich ihr Gesicht und sie bahnte sich einen Weg zu uns herüber. Hallo Dulga. Hallo Tarix. Wer ist denn dein Begleiter? Sean. Hallo Tarix, schön Sie kennenzulernen. Sind Sie im Renaissance-Programm? Besser noch, ich werde es mit Dulga ins Leben rufen. Ach, Sie sind der Mensch, der sich Dulga angeschlossen hat. Nun ja, genau genommen war es eher andersherum. Wir können meine Zeitreisen nämlich nicht kontrollieren. Lange Geschichte. Also ich habe Zeit. Ich finde, Dulga sollte das Erzählen ab hier übernehmen. Später. Wie geht es dir denn überhaupt? Gut. Selbst? Sie müssen mir bei Gelegenheit unbedingt erklären, wie Sie es schaffen, dass er kaum zwei Silben am Stück mehr herausbringt. Aua! Nichts einfacher als das. Sie bräuchten dafür nur etwa 23 Operationen und eine komplette Reorganisation ihrer DNA. Zwei zusätzliche Basenpaare wären auch nicht verkehrt. Oh, oh, oh. Na, lassen Sie mal. Das ist nichts für mich. Ist bestimmt spaßiger, als es klingt, aber ich riskiere dann doch lieber blutende Ohren. Sean, bitte. Ich glaube, wir sollten die Führung durch die Arkologie fortsetzen. Einverstanden. Lassen wir die Täubchen lieber alleine. Vielleicht verfliegt dann auch Dulgas Lampenfieber. Zieh endlich Leine, Homo Stupidus. Was sind eigentlich Täubchen? Nervige kleine Vögel, die Krankheiten übertragen. Sie werden auch Ratten der Lüfte genannt. Klingt nicht besonders nett, wenn Sie die beiden so nennen. Na, es steckt mehr in der Redewendung. Es bedeutet auch... Endlich sind die weg. Schau an, der Revisor kann plötzlich sprechen. Bin ich dir etwa unangenehm? Nein, natürlich nicht. Aber Sean ist immer so schrecklich neugierig und... Tarix, pass besser auf, bevor Tarantos schlechtes Karma dir Unheil bringt. Oh, der hat mir noch gefehlt. Guten Tag, Jeanette. Schön, dass du noch deinen Dienst verrichtest. Ich rede nicht mit Handlangern. Bitte, ein bisschen mehr Respekt, Jeanette. Dass du nun Revisor der zweiten Stufe bist, ist kein Grund, herablassend zu werden. Nein, eigentlich schon. Aber egal. Ich will nicht mit dir streiten. Ich suche meine menschliche Rekrutin. Hast du sie gesehen? René, sie führt gerade Dulgas Begleiter herum. Sie sind in diese Richtung. Danke, Tarix. Und du? Ich hoffe, du verirrst dich im Vortex. Ich wüsste gerne, was ich ihm getan habe. Mach dir nichts daraus. Er hat es seit unserer Novizenzeit nicht verkraftet, dass er nicht die Hälfte deiner Fähigkeiten hat. Aber ich bin derjenige, der künstlich klein gehalten wird. Ach, Dulga. Oh, es geht los. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir erleben heute einen historischen Augenblick. Nach fast 2 Millennien ist nun endlich der Zeitpunkt gekommen, an dem die Menschheit ein neues Kapitel in ihrer Geschichte aufschlagen wird. Lasse sie jetzt los. Es ist wichtig, dass sie sich ruhig verhalten. Okay? Okay. Gut. Was ist hier los, Miss Allah? Warum lauern Sie mir vor meiner Wohnung auf? Deswegen, Professor. Sehen Sie? Oh mein Gott. Sie sind vor mir hier. Ich muss zu meiner Familie. Nein, das ist viel zu gefährlich. Aber... Nein! Wenn Sie jetzt da reingehen, dann geben Sie denen doch genau das, was Sie haben wollen. Und Ihre Familie, die ist dann nur noch Ballast für die. Sie meinen das? Genau das. Wir müssen nun einen kühlen Kopf bewahren. Sie meinen, Sie haben einen Plan, wie wir meine Familie retten können? So ungefähr. Aber bevor ich mich entscheide, wie wir weiter vorgehen, will ich von Ihnen wissen, wer den Direktor ermordet hat und warum gerade 3 Killer in Ihr Haus gegangen sind. Während Dulga sich wahrscheinlich immer noch Halbsätze zusammenstammelte, waren René und ich in den inzwischen verlassenen Wohnbereichen angekommen und sie erzählte vom Leben in der Arkologie. Es ist richtig, dass wir nicht viel haben. Aber niemand muss Hunger oder Durst leiden. Wir recyceln alles, wenn möglich. Und da es keine Zahlungsmittel mehr gibt, gibt es auch keine Klassenunterschiede mehr. Interessant. Ich kann mir kaum vorstellen, wie man ohne Geld als Anreiz überhaupt Leistungen honorieren will. Der Exodus hat uns gelehrt, dass wir nur überleben können, wenn wir alle zusammenarbeiten. Daher stellen wir die Arbeitskraft in den Dienst der Gemeinschaft. Dafür werden dann alle Produkte, die man für das tägliche Leben braucht, zur Verfügung gestellt. Gibt es noch Künstler? Natürlich! Solange Produktion von Sauerstoff, Kleidung, Medikamenten und Lebensmittel und die Wartung unserer Heimat sichergestellt sind, bekommen unsere Künstler Zeit, um Musik zu komponieren, Bücher und Theaterstücke zu schreiben, Bilder zu malen, was sie sich nur vorstellen können. Und das funktioniert? Jeder von uns wird 5 Jahre lang in mindestens 2 Bereichen von Produktion oder Wartung ausgebildet. So kann immer, falls notwendig, jemand einen anderen Arbeiter ersetzen. Wollen Sie denn nicht wieder zurück? Als Ehrengäste werden Sie sicherlich beim offiziellen Empfang erwartet. Ach, dieser offizielle Schmonz ist nichts für mich. Da würde ich mich nur langweilen. Erzähl mir lieber mal vom Renaissance-Programm. Ich wurde vor 2 Jahren aufgenommen und dem Revisor Chenna zugeteilt. Er ist sehr streng, aber ich lerne auch sehr viel bei ihm. Es ist so cool, mit ihm die Geschichte unserer Vorfahren zu erleben. Das hier ist mein Mona. Die Revisoren haben freiwillig ihre Technologie mit uns geteilt? Nun ja, es ist nur eingeschränkt funktionsbereit, bis ich voll ausgebildet bin. Und auch dann dürfen wir nur gemeinsam mit einem Revisor reisen. Hätte mich auch gewundert, wenn... sag mal, hast du nicht erwähnt, dass die Bewohner schon alle die Wohnbereiche verlassen haben? Ja. Der Auszug in die neuen Unterkünfte findet auf Anweisung des Magistrats direkt im Anschluss an die feierliche Öffnung statt. Hier sollte also niemand mehr sein. Warum? Weil ich gerade jemanden in diesem Seitengang gesehen habe. Vielleicht hat jemand etwas vergessen. Jemand humpelt in einer Robe durch die Arkologie. Ich bin neugierig, wer sich hier noch so herumtreibt. Wir folgten dem Gang und sahen im letzten Moment die Gestalt in den nächsten Gang verschwinden. Wir riefen, aber das Obi-Wan-Double schien uns nicht zu hören. Also folgten wir ihr bis zu einer Sackgasse, aber die Person war verschwunden. Weg? Das ist ja komisch. Wo kann er denn hin sein? Sehen Sie hier! Die Wand ist einen Spalt weit offen. Scheinbar hast du einen Geheimgang gefunden. Dahinter ist ein Wartungsschacht. Mit Ihnen unterwegs zu sein, kann ja richtig spannend werden. Ich weiß nicht. Ich habe auf einmal ein ganz komisches Gefühl. Gehe lieber von der Tür weg. Ach, nun seien Sie kein Spielverderber. Sie wollten doch unbedingt das Geheimnis um den Fremden lüften. Meine Neugier wurde befriedigt. Bitte lass uns gehen. Machen Sie, was Sie wollen. Ich gehe jetzt hier rein. Verdammt, Sean, jetzt beweg dein Hintern da rein und hol sie raus. René? René? Oh, das bedeutet nichts Gutes. Scheiße. Scheiße. Mit weichen Knien stolperte ich durch den stockfinsteren Gang. Er war sehr eng und eine feuchtschwüle Hitze schlug mir entgegen. Ich konnte mir kaum erklären, warum ich überhaupt so nervös war. Aber Renés Schrei war mir in die Knochen gefahren. Und was war das Geräusch davor gewesen? Ich wusste, dass ich es schon einmal gehört hatte. Aber wo? René! René, wo bist du? René! Oh, Scheiße. Ich bin im Arsch. Nun, ich höre. Es begann Anfang der 80er. Ich war damals mit einem Team von Archäologen in Afghanistan. Dieses Mal entkommt ihr mir nicht. Und sobald ich das Gerät habe, bin ich aus diesem elenden Drecksland raus. So, Männer, Sie sind unbewaffnet. Das wird also ein Kinderspiel. Was ist das? Das kann nicht sein. Nach einem Gefecht zwischen russischen Militärs und einheimischen Rebellen habe ich einem KGB-Mann namens Lukjanenko ein Gerät abgenommen, das wir ursprünglich an der Ausgrabungsstelle gefunden hatten. Ein zweites dieser Geräte wurde 2002 dem CERN von einem Unbekannten gespendet, der sich selbst nur Herr Schmidt nannte. Zweifellos war das nur ein Deckname. Warum erzählen Sie mir davon? Wozu sind denn die Geräte gut? Ich forsche nun seit den 80ern daran und kann über vieles nach wie vor nur spekulieren. Ich habe Proben entnommen und analysiert. Die Geräte bestehen aus Legierungen und Kunststoffen, die es auf der Erde nicht gibt. Aktivieren konnte ich die Geräte nicht. Das erste war vor tausenden von Jahren von einer gewaltigen Kraft zerstört worden und das zweite Gerät hatte keine Energiequelle. Wie kommen Sie auf das Alter des Geräts? Mittels Radiokarbonmethode natürlich. Genauer gesagt ist es bereits über 200.000 Jahre alt. Faszinierend. Finde ich auch. Aufgrund meiner Untersuchungen vermute ich, dass damit Neutrinos, Mesonen und Tachyonen dazu genutzt werden können, um eine Falte im Raum zu erzeugen. Professor, ich bin bewaffnet und mir geht Fach Chinesisch auf die Nerven. Ich meine damit, dass zwei Punkte deckungsgleich gemacht werden und man so von einem Ort an einen anderen gehen könnte, ohne Zeitverlust. Das wäre eine Revolution des Reisens. Ach, Sie meinen so wie der Tunneleffekt, von dem Sie und JD mal gesprochen haben. Richtig, so ähnlich zumindest. Von den spannenden Konsequenzen für die Touristik mal abgesehen. Was hat das mit der aktuellen Situation zu tun? Nun, die Ausgrabungen in Afghanistan wurden damals von einer Organisation namens MNTD finanziert. Danach müssen die uns weiter im Auge behalten haben, denn nachdem ich mich dem Studium der Physik gewidmet hatte und Potenzial zeigte, hat mich MNTD rekrutiert und finanziell unterstützt. Ich habe dann einige Jahre für sie gearbeitet, bis ich in Cambridge meine Professur antrat. Ich warte auf das Aber. Aber? Als ich am CERN angefangen habe, hat sich ein Mr. Smith von MNTD bei mir gemeldet und mich an meine alten Verpflichtungen erinnert. Smith? Schmidt? Na, keine besonders clevere Tarnung. Bitte? Ach so, Sie meinen den Spender. Ja, da könnten Sie recht haben. Ich hatte auch schon die Vermutung, dass ich gezielt ins CERN gelockt worden bin. Wenn das Gerät dort nicht aufgetaucht wäre, hätte ich meine alten Forschungen wahrscheinlich nicht mehr aufgenommen. Glauben Sie, dass MNTD etwas mit dem Unfall am Kollidierer zu tun haben könnte? Keine Ahnung. Es ist aber möglich. Man zwang mich nach Mr. McKenzies Verschwinden, alle Daten auf den Laborrechnern zu zerstören. Moment mal. Wollen Sie mir etwa sagen, dass Sie es waren, der mich fast umgebracht hat? Bitte hören Sie mir doch erst mal zu. Ich bekam eine Schachtel, die ich im Labor deponieren sollte. Man hat mir versichert, dass es sich um eine EMP-Ladung handeln würde und nicht um einen Sprengsatz. Ich wollte niemals jemanden verletzen oder in Gefahr bringen. Wie beruhigend. Ich war außer mir und drohte Mr. Smith auszusteigen. Was da alles hätte passieren können. Ja? Ach, mir ist das langsam egal. Hier geht es um Menschenleben, Herrgott, nochmal. Ja! Ja! Oh. Guten Tag, Miss Allah. Ich hatte nicht erwartet, Sie so schnell wieder in unseren Hallen Warten zu sehen. Warten Sie. Geht es Ihnen wieder besser? Ich kann mich entsinnen, dass Sie sich am Telefon schrecklich aufgeregt haben. Das war bei meinem Besuch im CERN, als ich die Aufzeichnung mit Johns Bericht anhören wollte. Richtig. Sie hatten uns danach eine windige Geschichte über Ihre Schwiegermutter aufgetischt. Das war das Beste, das mir damals auf die Schnelle einfiel. Die Frau ist aber auch wirklich ein Drachen. Mein Mitleid ist Ihnen sicher. Gut, ich glaube Ihnen. Sie sind reingelegt worden. So wie wir alle. Was ist mit dem Direktor passiert? Armer Friedrich. Bis Hausmeister Cassell im letzten Jahr verschwand, fungierte er als Mittelsmann, zu MNTD und regelte den Schmuggel der Daten, die ich ihm zuspielte. Man dachte damals, das sei sicherer, um ihre Investition Winter aus der Schusslinie zu halten. Seitdem wendet sich eine Frau, die sich nur X nennt, direkt an mich. Hat sie etwa... Sie tauchte heute im CERN auf und wollte mich außer Landes schaffen. Wenn ich nicht freiwillig mitkäme, würde man meiner Familie wehtun. Plötzlich kam Friedrich rein und sie erschoss ihn einfach. Ich habe Panik bekommen und bin weggelaufen. Irgendwie habe ich sie abhängen können und jetzt wollte ich meine Familie in Sicherheit bringen. Leider sind Sie zu spät, Professor. Konnte Quecksilber noch etwas sagen, bevor X ihn erschoss? Ja, das hat er tatsächlich. Er sah mich an und sagte, dass er überrascht wäre, dass ausgerechnet ich... Dass Sie was? Er kam nicht weiter, aber ich hatte den Eindruck, als wüsste er von den Spionageaktivitäten am CERN. Ich hatte recht. Der Direktor steckte mit drin. Nach dieser langen Zeit endlich der Moment gekommen, die einst zu unserem Schutz versiegelten Tore unserer alten Heimat zu öffnen, um sie zu verlassen und unsere neue Heimat zu beziehen. Hope wird der historische Ort sein, an dem die Menschheit eine neue Ära in ihrer Geschichte einläuten wird. Lasst uns diese Geschichte heute schreiben! Gemeinsam! Diese Anblicke sind überwältigend, findest du nicht? Das erinnert mich an unsere Mission auf Charis 7. Du meinst, als du dich mit dem fetten sagloranischen Wächter angelegt hattest und dich zwischen tausenden massiger Leiber durch die Menge nach draußen kämpfen musstest? Ich bin immer noch erstaunt, wie schnell er trotz seines Gewichts war. Ich hatte Angst, ich würde ersticken. Hilf mir auf die Sprünge. Warum nochmal musstest du eigentlich davonlaufen? Lass es mich mal so sagen. Ich hab's mir seitdem verkniffen, Karnivoren mit 213 Zähnen und unzähligen Kinnen, deren IQ knapp über der Zimmertemperatur liegt, eine Standpauke über ihre Essensgewohnheiten zu machen. Ich glaube, es lag eher daran, dass ich die Kommunikationseinheit deines Mona manipuliert hatte. Das hast du nicht. Natürlich. Du hast ihn einiger sehr widerwärtiger Praktiken mit seinen drei Müttern bezichtigt. An seiner Stelle wäre ich auch sauer gewesen. Boah, das ist also... Nee, das glaube ich nicht. Du Biest! Glaub's ruhig. Schön, dass du doch noch deine Sprache wiedergefunden hast. Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen, Tarix. Ich freue mich auch. Es ist so unglaublich lange her. Sind es jetzt 54 Jahre? 55,5, um genau zu sein. Tja, bei den vielen Zeitreisen verliere ich manchmal den Überblick. Ach, das ist doch Schnee von gestern. Dein Vater wollte halt nicht, dass der Sohn des gefallenen Ardax mit seiner wundervollen Tochter die Verbindung eingeht. Was hätten wir da schon groß machen können? Es tut mir leid, dass ich damals nicht stark genug war, mich gegen meine Eltern durchzusetzen. Ich bin dir nicht böse. Nein, hör mir zu. Es war falsch, wie dich alle behandelt haben. Du weißt, dass ich schon immer so gedacht habe, aber ich hatte damals nicht die Courage, für meine Ansichten einzustehen. Das hat sich geändert. Ich habe mich verändert. Danke. Das bedeutet mir eine Menge, Tarix. Ah, meine verehrten Revisoren. Ich hätte sie in dem Getümmel fast nicht gefunden. Magistrat, was gibt es denn? Sobald alle Bürger die Arkologie verlassen haben, werden wir in Hope weiterfeiern. Es wird erwartet, dass auch Mr. Tarantor und Mr. Mackenzie ein paar offizielle Worte sagen werden. Apropos, wo ist er denn? Sean? Er ist mit René unterwegs und erkundet die Station. Sie sollten ihn ganz schnell finden. Das ist wichtig. Ich bin mal gespannt, bei welchem Unfug ich ihn diesmal finde. Kommst du mit? Gerne. Oh, es geschieht genau wie vorhergesagt. Das bedeutet nichts Gutes. Hoffentlich schaffen wir es alle rechtzeitig hier heraus. Jade war zufrieden mit sich selbst. Aus ihrem Gespräch mit Professor Winter hatte sie mehr erfahren, als sie zunächst erhofft hatte. Noch hatte sie nicht das ganze Bild vor Augen, aber immerhin wusste sie nun, wie MNTD bzw. Quantum mit dem CERN-Institut verbunden war. All die Jahre hatte Winter als aktiver Geheimdienstposten zwei Herren gedient. Unwillkürlich musste Jade an Hausmeister Hubert Cassel denken. Warum war er im letzten Jahr verschwunden? Musste er aus irgendeinem Grund fliehen? Hatte Quantum ihn aus dem Weg räumen lassen? Wahrscheinlich würde sie es nie erfahren. X war jedenfalls die Frau auf den Fotos, die bei der toten Reporterin gefunden worden waren. Damit hatte Jade den Beweis, dass JD bei Quantum untergetaucht war. In Genf beobachteten Jade und Winter gerade, wie X Winters Haus verließ. Jagt mir jedes Mal einen eisigen Schauer über den Rücken, wenn ich die sehe. Wo sie wohl hin will? Keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass sie etwas länger wegbleiben wird. Die Wachen sind im Haus geblieben. Wie wollen wir denn jetzt meine Familie da rausholen? Wir machen gar nichts. Ich hole sie da raus. Nichts da. Ich werde sie begleiten. Professor, Sie werden mir nur im Weg stehen. Und abgesehen davon, solange MNTD sie nicht auf ihrer Seite hat, wird ihre Familie nicht sicher sein. Aber ich will mit diesem Pack nichts mehr zu tun haben. Das verstehe ich ja. Aber sie werden sie und ihre Familie jagen, bis sie wieder für sie arbeiten oder alle tot sind. Auf diese Weise werden sie nichts gewinnen und alles verlieren. Nein, wir gehen das anders an. Mein Handy? Danke. Sie haben es bei Ihrer Flucht im Labor verloren. Was soll ich tun? Sie werden diese Miss X nun anrufen und ihr eine Geschichte auftischen. Irgendetwas mit, dass Sie Panik bekommen hätten und nun wieder klarer sehen würden. Sie werden ihr sagen, dass Sie sie begleiten werden. Freiwillig. Die werden mich verschleppen und an irgendeinen Ort bringen, an dem Sie mich nicht mehr wiederfinden werden. Das habe ich mit einkalkuliert, Professor. Das hier ist ein Peilsender. Damit er nicht gefunden wird, werden sie ihn schlucken. Über den kann ich sie überall auf der Welt orten. Schön und gut, aber wenn sie meine Familie befreien, werden die doch wissen, was los ist. Ich denke nicht. Solange die davon überzeugt sind, dass sie für sie arbeiten und glauben, ihre Familie wäre in Gefahr, werden die sie in Ruhe lassen. Quantum braucht sie, Professor. Die werden ihre Investition nicht einfach so wegwerfen. Da könnten Sie recht haben. Ist ja nicht gerade so, dass ich allzu viele Optionen zur Auswahl hätte. Sehr gut. Und während Sie sich mit X treffen, werde ich Ihre Familie befreien. Wer sind Sie wirklich, Miss Allah? Das kann eine sehr gefährliche Frage sein. Und man bekommt nur selten eine ehrliche Antwort darauf. viel Glück, Professor. Verdammt, wo steckt der denn nun wieder? Nur mit der Ruhe. Wenn er mit René in den Wohnblock gegangen ist, sollten wir ihn leicht finden, jetzt wo der Bereich nahezu verwaist ist. Du hast ja recht. Ich hätte nicht gedacht, dass die Bewohner so schnell die Arkäologie verlassen würden. Was hast du erwartet? Die Menschen freuen sich auf ihr neues Zuhause. Sie hätten mal besser das Alte nicht erst zerstören sollen. Sean? Sean! Du scheinst ihn sehr zu mögen, wenn du dir solche Sorgen machst. Ich hab mich an ihn gewöhnt. Bedauerlicherweise zieht der Ärger auf geradezu magische Weise an. So oder so, seine Gesellschaft scheint dir gut zu tun. Du wirkst lockerer. Ja? Sehr gut. Wir kommen sofort. Janet hat sich gemeldet. Sean ist bei ihm. Es ist nicht allzu weit von hier. Ich bring dich hin. Ausgerechnet der Kerl? Auf ein Wiedersehen mit ihm könnte ich gut und gerne verzichten. Dabei könnten mir seine kindischen Sticheleien mittlerweile egal sein. Wie meinst du das? Tarix, ich habe meinen Vater getroffen. Ich kenne jetzt die Wahrheit. Er hat mir alles erzählt. Wie mein Bruder die Erneuerer in einen Aufstand getrieben hat, mein Vater ins Exil gehen musste. Einfach alles. Du tust deinem Bruder Unrecht. Aber er hat doch einen blutigen Aufstand angezettelt, oder nicht? Alles Propaganda. Guldo hat eine Front der Verteidigung errichtet, als die Bewahrer unprovoziert angegriffen haben. Sie wollten die Erneuerer ihrer Zeitreisefähigkeiten berauben. Vom letzten Punkt mal abgesehen, kenne ich die Geschichte anders. So wie sie dein Vater dir erzählt hat. Er war ein Feind der Erneuerer und er hat sie brutal verfolgt. Mit gutem Grund. Dulga, die Erneuerer wollten ein geeintes Universum, frei von Kriegen, Sklaverei und Armut. Ja, mit ihnen als Herrscher der Zeit an der Spitze. Ist das nicht nur logisch? Im Gegensatz zu allen anderen bekannten Völkern sind wir über die negativen Auswirkungen der Macht erhaben. Wir sind von Grund auf gute Wesen. Ich frage mich, woher du diese Details kennst. Im Orden wurden die meisten Aufzeichnungen über diese Periode gelöscht, aus Scham über die Schande. Du meinst, um ihre Verbrechen zu vertuschen? Die dabei waren, schweigen über das Geschehene und würden nichts Abweichendes von der offiziellen Version verbreiten. Hätte ich Ardax nicht getroffen, wüsste ich nicht mal von meinem Bruder Guldor. In den Augen der anderen Revisoren war auch dein Vater ein Erneuerer. Ironie des Schicksals, findest du nicht auch? Ja, er hat die Erneuerer verfolgt. Aber zuvor hat er sie im Geheimen lange Zeit unterstützt. Also haben die Bewahrer die Fakten so lange verdreht, bis die Wahrheit kaum noch zu erkennen war. Aber vor einiger Zeit haben Janet und ich jemanden getroffen, der uns die Augen geöffnet hat. Hat dieser jemand auch einen Namen? Ich werde euch einander vorstellen, sobald wir da sind. Nach kurzer Zeit betraten die beiden eine Halle, in der sich der Reaktor der Arkäologie befand. Die Luft war drückend schwül und die Hitze erschwerte es Dulga zu atmen. Er bemerkte, dass am Reaktor Geräte angebracht worden waren. Modifikationen, deren Zweck sich ihm noch nicht erschloss. Janet stand am anderen Ende der Halle und diskutierte mit einer Gestalt, die in eine Robe gehüllt war. Du weißt doch, wie wichtig es war, ein entbehrliches Mona für unser Vorhaben zu bekommen. Aber mussten sie denn unbedingt töten? Wir hätten René einfach das Mona abnehmen können. Sie mag nur ein Mensch gewesen sein, aber sie war eine gute Schülerin. Sentimentalitäten. Sicher. Natürlich hätten wir das tun können. Und was, wenn sie uns entkommen wäre? Das Risiko gehe ich nicht ein. Es reicht, wenn wir den anderen hier haben. Und wenn er da ist, wird auch Ardax so nicht weit sein. Ja, Dulga ist auch hier. Woher wissen Sie? Was ist denn mit mir? Wenn man vom Teufel spricht. Tress? Sie? Wir hatten uns schon gefragt, ob wir Sie nach der Geschichte in Marseille je wiedersehen würden. Kein Risiko. Stopp! Bitte beruhigt euch doch wieder. Ich glaube, dass Dulga eine wertvolle Verstärkung für unser Vorhaben wäre. Der? Du hast schon bessere Witze gemacht. Ich spaße nicht, Jernard. Geh in dich und spring über deinen Schatten. Du weißt, dass Dulga einer der Besten ist. Doch. Sie hat recht. Wieder einen Taranto an der Seite zu haben, klingt verlockend. Aber ich bin nicht überzeugt. Tress, ich weiß. Wir hatten in Marseille einen schlechten Start. Erklärt mir doch, worum es geht, und wenn wir dann zu keinem Ergebnis kommen, können Sie mich immer noch zum Schweigen bringen. Nun gut. Jenna, erklär ihm den Plan. Wie du vielleicht weißt, hattest du einen Bruder namens Guldur. In letzter Zeit scheine ich von nichts anderem mehr zu hören. Ja, er starb auf der Flucht, wenn ich mich recht entsinne. Er starb beim Atombombenabwurf über Hiroshima. Wir wollen das verhindern. Bitte? Ihr scherzt doch. Dulga, dein Bruder war ein Idol für eine ganze Generation von Revisoren. Er inspirierte sie zu fantastischen Ideen und bemerkenswerten Taten. Ja, er inspirierte sie zum Aufstand, zum Mord und Größenwahn. All das wollte Dulga entgegnen, aber er blieb still, denn er wollte mehr erfahren. Er warf einen Blick auf mich, der ich gefesselt und scheinbar bewusstlos auf dem Boden lag, bevor er etwas sagte. Soweit, so gut. Wie wollt ihr das denn anstellen? Wenn ich richtig informiert bin, wurde der Zeitindex der Explosion vom Rad zur Sperrzone erklärt. Unsere Monas lassen eine Reise nicht zu. Nur nicht von organischem Gewebe. Aber Gegenstände lassen sich noch dorthin bewegen. Okay, jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Tress war die Letzte, die mit Guldur gesprochen hat. Er rief mich kurz vor dem Ereignis an und verriet mir so seine Raumzeitkoordinaten. Verstehst du nicht, Dulga? Wir glauben, dass dein Bruder absichtlich eine Spur hinterlassen hat, damit wir ihn retten können. Mal angenommen, es wäre so. Wie wollt ihr das anstellen? Wir schicken ihm ein Gerät, das ihm die Flucht ermöglichen wird. Diese Irren haben sich eine Bombe beschafft und Renés Mona daran angeschlossen. Ich hätte ihn knebeln sollen. Was? Bitte, Dulga, hör doch erst mal zu. Wir haben den Reaktor der Arkologie modifiziert, sodass wir ein kleines Wurmloch erzeugen können. Über das schicken wir dann die Bombe ins Jahr 1945 zurück. Die Explosion wird in dem angeschlossenen Mona eine Kettenreaktion auslösen, die Hiroshima durch Raum und Zeit bewegen wird, bevor die Stadt von den Amerikanern zerstört wird. Ihr habt einen Temporalcutter gebaut? Aber das gibt's doch nur in der Theorie. Oh nein, jetzt nicht mehr. Wenn alles klappt, wird niemand verletzt werden. Wir retten nicht nur deinen Bruder, sondern auch viele tausend Menschenleben. Das ist in der Tat eine einmalige Gelegenheit. Mit deiner Hilfe und der deines Bruders können wir unser Volk in ein neues, glorreiches Zeitalter führen. Und wir zwei können endlich zusammen sein. Carter. Ich habe den Professor. Er hat auch die zwei Geräte bei sich. Sehr gut. Dann können wir die Suche im Haus einstellen. macht die Frau und das Kind kalt. Stellt sicher, dass die Fingerabdrücke Winter als Täter entlarven werden. Wird erledigt, Boss. Steve, hol die Plastiktüten aus dem Wagen. Jade stand über den Leichen der gedungenen Mörder. In diesem Moment verspürte sie weder Schuld noch Mitgefühl, Reue oder Freude. Gar nichts. Sie überprüfte, ob beide tot waren und öffnete dann einen Funkkanal. Vorarbeiter von Kobalt. Die Lieferung wurde abgefangen. Bringe das Menü nun in den Bunker. Bereitet alles vor. Over and out. Ich sagte nein. Dulga, ich bitte dich. Glaub den Pennern kein Wort. Wir haben René auf dem Gewissen. Nein, Tarek. Das, was ihr vorhabt, gefährdet das gesamte Kontinuum. Das kannst du nicht wissen. Genauso wenig wie du wissen kannst, dass danach noch ein Universum existieren wird. Dulga, es geht um Tausende. Es ist das Risiko wert. So gern ich diesen Menschen helfen würde, kein Risiko ist das wert. Ach, ganz der Vater. Stirb! Achtung! Dulga und Tarix sprangen hinter einer Reihe Kisten in Deckung, sodass Tressi verfehlte. Janet stand wie angewurzelt da und wusste nicht, was er tun sollte. Ich lag wiederum immer noch da und versuchte, meine Fesseln zu lösen, während Tress langsam rückwärts zur Steuerungskonsole ging. Bitte, Tress, warte, bis Tarix aus der Schusslinie ist. Sie ist doch auf unserer Seite. Wir brauchen sie für unsere Revolution. Du meinst wohl eure Revolution. Ich gehe lieber zu Plan B über, bevor er noch einen Weg findet, uns aufzuhalten. Plan B? Wenn ich nicht sicher sein kann, dass die Erneuerer obsiegen werden, muss ich halt den gesamten Orden auslöschen. Was? Was hast du vor? Guldor soll in Japan verrotten. Er hat mich damals im Stich gelassen. Nun erhält er dafür die Quittung. Ich werde die Koordinaten des Wurmlochs verändern. Beim großen Regulator. Sie will die Bombe in den Hallen der Zeit zünden. Nein, das kann ich nicht zulassen. Brenne! Janet! Du Scheusal, hast Janet! Runter! Das war dafür knapp. Dafür wirst du sterben! Während Tress abgelenkt war, konnte ich meine Fesseln lösen. Danach kroch ich von Deckung zu Deckung. Dabei hielt ich mich aus dem Sichtbereich des Außerirdischen. Mein Instinkt riet mir davon ab, zu rennen. Aber meine lebensmüde Ader trieb mich voran. Endlich! Tress war schon fast in Reichweite. Mit einem beherzten Sprung stürzte ich mich auf sie und zerrte am Chronotonenbugierer, den sie in den Händen hielt. Scheiße! Komm! Yes! 2-0, du Bastard! Was ist passiert? Hitzkopf Sean ist passiert. Ich weiß nicht warum, aber der Bugierer ist zerbrochen und hat Tress und seine Moleküle zerlegt. Ha! Hast du das gesehen? So macht man das, Mr. Super-Duper-Zeitreisender. Ja, ich gebe ja zu. Das war saubere Arbeit. Spart euch die Freudentänze für später auf. Tress hat die Maschine noch aktivieren können. Du meinst die Bombe? Sie ist weg. Ich konnte gerade kurz durch die Wände nach draußen sehen. Die Arkologie beginnt sich aufzulösen. Alles desintegriert. Du hattest recht, Dulga. Tarix, du kannst doch jetzt nicht einfach abhauen. Wir müssen das in Ordnung bringen. Es tut mir leid, mein Liebster. Ja, mir auch. Du bist heute wirklich jemand anderes, Tarix. Leb wohl. Dulga, schau dir mal die Anzeigen an. Oh oh, das ist gar nicht gut. Und ich dachte schon, es wäre alles in Butter. Also, wenn das Zeitgefüge um uns herum zusammenbricht, warum hat es denn dann keinen Effekt auf uns? Noch nicht. Der Reaktor erzeugt scheinbar eine Art Blase um uns herum, die den Effekt blockiert. Die Frage ist nur, für wie lange? Was genau passiert hier eigentlich? Tress hat die Zeitlinie verändert. Die Maschine war noch nicht korrekt justiert, als ihr sie im Kampf versehentlich aktiviert habt. Eine internationale Taskforce aus mehreren Kreuzern und Zerstörern wurde statt Hiroshima vom Temporalcutter erwischt und durch eine Art Kanal vom Jahr 2024 ins Jahr 1940 transferiert. Sie haben danach den kompletten Verlauf des Zweiten Weltkriegs verändert. Zum Besseren? Das ist unerheblich schon. Wenn wir das nicht aufhalten, geht es uns allen an den Kragen. Das ist ein Ereignis, das mehr als nur diese Welt auslöschen könnte. Schnell, es bleibt uns nicht viel Zeit. Meine Vision vom Ende der Welt? Möglicherweise. Verhindere, dass sie reisen. Hol die Bombe zurück. Dafür ist es zu spät, das kann ich nicht mehr ändern. Aber es gibt eine andere Option. Ich leite den Zeitkanal auf eine Paralleldimension um. Selbe Zeit, nahezu identische Erde, aber nicht unsere. Nahezu? Unwesentliche Details sind anders. Geschafft. Und jetzt? Alle Daumen und Zehen drücken, dass wir das heil überstehen. Der Reaktor wurde beschädigt. Wenn der hochgeht, sollten wir besser fort sein. Hoffentlich haben die Bewohner schon alle die Arkologie verlassen. Mach dich jetzt nicht wie deine Freundin aus dem Staub. Was wird aus mir? Nein, nein, nein, nein. Ich habe eine Idee. Wenn die Bombe damit in die Vergangenheit gelenkt wurde, könnte das meine Rückfahrkarte sein. Ich weiß nicht, ob das deine Fixierung verhindert. Du könntest dabei sterben. Hallo? Ja, ja, richtig. Schnell, richte das Wurmloch auf meine Zeitkoordinaten aus. So, das passt ungefähr. Ungefähr? Los, wir haben nur die eine Chance. Spring ins Wurmloch. Dolga? Ja? Gute Reise, alter Mann. Bis gleich, alter Freund. Als ich in das Wurmloch sprang, rutschte mir das Herz in die Hose. War das der Moment, in dem ich sterben würde? Sollte das alles gewesen sein? Oder war es meine Rettung? Ähnliches muss ich auch Winter gefragt haben, als er aus dem Flugzeug stieg und sich auf einem Rollfeld inmitten des Amazonas-Dschungels wiederfand. Guten Morgen, Professor Dole. Sie erinnern sich doch sicherlich an Ihren geschätzten Kollegen, Professor Winter. Es freut mich, dass Sie auch ihn abwerben konnten. Er wird eine Bereicherung für Quantum sein. Sie heißen mich willkommen? Was leiten Sie denn hier in das Grundwasser, das Mr. Dole so höflich geworden ist? Ja. Ich denke, er meinte es nicht so. Ach, da stehe ich drüber, Mr. Smith. Diese Sticheleien bin ich noch aus dem Institut gewohnt. Professor Winter, hier ändert sich alles für uns. Lassen wir doch die alten Ressentiments hinter uns. Wenn es Ihnen recht ist, Mr. Smith, ich übernehme ab hier und führe den Kollegen durch die Einrichtung. Ich wäre Ihnen dafür äußerst dankbar, Professor. Ich vertraue ihm nicht. X, Sie sehen Gespenster. Ist Ihnen nicht die Veränderung in Mr. Doe aufgefallen? Er scheint hier richtig gehend aufzublühen. Ich glaube, die Freiheiten, die wir ihm gewähren, zahlen sich langsam aus. Ich bin nicht überzeugt. Wir sollten ihn im Auge behalten. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, aber lassen Sie sich davon nicht zu sehr ablenken. Der Boss hat sich gemeldet. Wir sollen die finale Phase einleiten. Sie hörten die 7. Folge von Time Shift. Unsere Sprecher waren Lars Konrad, Jens Ewald, Alexander Linz, Bernhard Schlags, Katja Linz, Sebastian Breit, Eiger Kornemann, Daniel Birkholz, Elisabeth Adix, Frank Schmidt, Matthias Ubert, Tara Schlageter, Xilev und Dagmar Bittner. Drehbuch Lars Konrad. Musik Bernhard Schlags, Lars Konrad und Erwin Spielvogel. Final Cut und Sounddesign Erwin Spielvogel vom Eston Studio Krumbach. Regie Lars Konrad.